Funktionären steht alleine nirgendwo. Ein Schmetterling hebt ab zum Mond und es geht mir wie gewohnt. Es scheint mir unvermeidlich, dass irgendwo die Sonne scheint. Fernab von hier, fernab von mir ist Hoffnung, die uns bleibt. Grüß Gott, schauen Sie herein. Bitte treffen Sie die Wahl. Es braucht nicht mehr zum glücklich sein. Es braucht nicht mehr und alles ist egal. Heute ist unser Tag, wenn es heißt jetzt oder nie. Vergangenheit ist längst vorbei. Steh auf und frage sie. Müllfleck auf der Straße, leuchtet regenbogengrell. Ein alter Mann mit Haarausfall sitzt auf einem Karussell. Meine Welt ist eine Pizza und ich hab sie selbst belegt. Sie schimmert ölig leuchtend hell, doch nur wenn sie sich bewegt. Grüß Gott, schauen Sie herein, bitte treffen Sie die Wahl. Es braucht nicht mehr zum glücklich sein, es braucht nicht mehr und alles ist egal.